Caros ouvintes, um bem-haja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 101ª emissão de Quotas da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje, primeira emissão de 2012 e encerrada que está a série de programas centrada nas últimas duas décadas da história da música nacional e internacional, iremos focar-nos na música clássica. Nada melhor que começar o ano com um concerto que ganhou fama mundial, o Concerto de Ano Novo de Viena, transmitido anualmente no primeiro dia de janeiro, da Sala Dourada Musikverein, com uma maravilhosa seleção das melhores valsas, polcas e marchas da família Strauss. O tradicional concerto da Filarmónica de Viena a 1 de janeiro de 2012 foi orquestrado pela segunda vez pelo maestro letão Maris Janssens. Ouçamos a transmissão por parte do Canal 2 da Österreichischer Rundfunk, a rádio e televisão pública da Áustria, a transmissão do evento que decorreu no passado domingo. Concerto de Ano Novo, Viena 2012. Muito boa noite e até uma próxima oportunidade. führen wir Sie in das Wiener Rathaus für den ersten Ball, der 1890 dort stattfindet. Komponiert Strauss' Sohn seine Rathausballtänze. Und er hat auch da wieder ein berühmtes musikalisches Zitat versteckt. Thank you. Rathausballtänze mit Anklängen an den 23 Jahre zuvor entstandenen Donauwalzer. Entweder oder heißt eine Polka schnell nach Melodien der Operette Der lustige Krieg. Uraufgeführt 1881 im Theater an der Wien und ausgerechnet dessen Direktor ist der Grund für die Scheidung von Strauss und seiner zweiten Frau Lilli. Ein ganz privates Entweder-Oder also. Die Liebes- und Eheangelegenheiten des Walzerkönigs waren in Wien immer ein beliebtes Thema für Gerüchte und für Klatsch. Als dem flotten Jean wieder einmal nachgesagt wird, dass er wegen einer Affäre so lange im russischen Pawlowsk bleibt, antwortet er mit der frechen Trittstratschpolka. Und dafür bekommen die Wiener Philharmoniker jetzt Verstärkung von den Wiener Sängerknaben. Maris Jansson sagt immer bei den Proben, die Polkas, die sind so wie ein Sorbet. Bei einem ganz feinen Menü, das ist so ein Zwischengang, den man ganz leicht und ganz raffiniert präsentieren muss. Die Wiener Sängerknaben, wir werden sie später noch einmal hören. Auf diesem ersten Ball im Wiener Rathaus im Februar 1890 spielen nicht nur die Musiker der Straußkapelle, sondern auch die Hoch- und Deutschmeister. Ihr Leiter, Karl Michael Zierer, schreibt für den Ball den Walzer Wiener Bürger und stiehlt damit sogar den Rathausballtänzen des Walzerkönigs die Show. Dieser Walzer, den wir jetzt hören werden, das war ein ganz besonderer Wunsch von Maris Jansons. Er liebt diese Musik sehr. Sein Vater war ja ein berühmter Dirigent und hat in St. Petersburg immer die Silvesterkonzerte dirigiert. Und Jansons sagt, dass diese Musik ist auch deswegen für ihn immer eine ganz berührende Erinnerung. Und das ist seine Frau Irina. Jansons ist jemand, der sich ganz genau vorbereitet für sein erstes Neujahrskonzert 2006, hat er fast 800 Werke der Strauß-Dynastie und von Musik aus Wien durchgehört, um gemeinsam mit den Philharmonikern das Programm zu erarbeiten. Wiener Bürger von Karl Michael Zierer. Das Wiener Palais Coburg wurde im Volksmund wegen seiner vielen dünnen Säulen auch die Spargelburg genannt. Prinz Albert von Sachsen-Coburg war der Mann von Queen Victoria. Strauss-Sohn widmete ihm 1851 die Albion-Polka. Jahre später wird Johann Strauss-Sohn sogar Bürger von Sachsen-Coburg, nämlich um seine dritte Frau Adele zu heiraten. Als geschiedenem Mann war ihm das in Österreich ja verwehrt. Und es ist diese dritte Ehe, die ihm dann das lang ersehnte private Glück bringt. Thank you. Mit der rasanten Jockey-Polka von Josef Strauss ist der erste Teil des Programms zu Ende gegangen. Der Philharmoniker Tibor Kovács und seine Kollegen vom Ensemble der Philharmonics, die zeigen Ihnen jetzt, was in Wien alles passieren kann, wenn Musik in der Luft liegt.